Sisters Barbara aus Montreal, Kanada. Wenn ihr mehr hören wollt heute Abend live, dann ab ins O63311 nach Frankfurt. We'll be right back.

die neue Single von Mistress Barbara aus Montreal, Kanada. Gloria Grande. Und nachher könnt ihr das alles natürlich hören im U60 311 in Frankfurt, direkt im Anschluss an die Sendung. We'll be right back.

Die Maximal Playlist bei sunshinelife.de oder auf der Maximal Website www.sunshinelife-maximal.de.